20. April wurdest du geboren, zum Führer des Reiches auserkoren. Du kämpftest im Ersten Weltkrieg für Deutschlands großen Sieg. Das Eiserne Kreuz wurde dir verliehen. Du gingst vor den Feinden niemals auf Knien. Als Gefreiter dientest du in der Reichswehr. Die Niederlage Deutschlands traf dich schwer. Adolf Hitler, Retter der Nation. Adolf Hitler, des Volkes größter Sohn. Adolf Hitler, wir gedenken dein. Adolf Hitler, der Sieg wird unser sein. Geknechtet, die Siegermächte haben das Volk entrechtet. Die Weimarer Republik brach dem deutschen Bürger das Genick. Klassenkampf wolltest du beenden, durch die Volksgemeinschaft sollte sich das Blatt wenden. Du gründetest die NSDAP als Widersacher gegen die KPD. Adolf Hitler, Retter der Nation. Des Volkes größter Sohn. Adolf Hitler, wir gedenken dein. Adolf Hitler, der Sieg wird unser sein. Kamst du an die Macht nach so manch blutiger Straßenschlacht? Doch die Juden gönnten uns keinen Sieg, erklärten Deutschland gleich den Krieg. Wegen der Devise Arbeit ist Geld wurde das deutsche Volk an den Pranger gestellt. Doch die Ideologie des Führers, sie lebt in uns fort. Wir verkünden sie an jedem deutschen Ort. Adolf Hitler, Retter der Nation. Adolf Hitler, des Volkes größter Sohn. Adolf Hitler, wir gedenken ein. Adolf Hitler, und der Sieg wird unser sein. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, stehen zum Kampf bereit. Adolf Hitler, Retter der Nation. Adolf Hitler, des Volkes größter Sohn, größter Sohn.